sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Medienspiegel. Im Juni befassen wir uns mit dem Nagelbombenanschlag in der Kolbstraße vor 10 Jahren und hierzu werden wir euch ein neu herausgekommenes Buch vorstellen. Dieses heißt Von Mauerfall bis Nagelbombe, der NSU-Anschlag auf die Kölner Kolbstraße im Kontext der Pogrome und Anschläge der 90er Jahre. Hieraus stellen wir euch Teile der Einleitung vor. Dann haben wir ein Interview geführt mit Mithat, einem Aktivisten der Initiative Kolbstraße ist überall. Dann stellen wir euch gekürzt ein Interview aus dem Buch Von Mauerfall bis Nagelbombe vor. Dieses ist geführt worden mit Hassan, dieser betrieb mit den Friseurladen, vor dem direkt die Nagelbombe explodiert ist vor 10 Jahren. Und dann gibt es noch ein Interview, das wir in Köln geführt haben, mit Carmen, einer Aktivistin aus der Initiative Kolbstraße ist überall, ehe wir mit einem Zeitungsartikel aus der Analyse und Kritik uns der Symbolpolitik mit Folgen in Sachen NSU beschäftigen wollen. Ja, und der Umgang mit dem NSU-Terror, mit der Gedenkpolitik zeigte sich zum Beispiel in Nürnberg, wo der Umgang mit der Gedenkpolitik in Nürnberg war der altbekannte. Hier versuchten einige Aktivistinnen an Ismail Yazar zu erinnern. Dieser wurde am 9.06.2005 ermordet durch 5 Schüsse. Zeugen sahen 2 sich aufhaltende Menschen mit Fahrrädern und dieser betrieb einen Dönerimbiss in der Nürnberger Scharrenstraße und und hieran sollte erinnert werden. Die Polizei belästigt die Kundgebungsteilnehmerinnen in Nürnberg am 9.06. um 10 Uhr, als etwa die Tat der Mord an Ismail Yazar stattgefunden hat. Ja, und zeitgleich versuchte in Köln in der Kolbstraße der Bundespräsi Gauck so zu tun, als ob alles um den NSU-Komplex in Ordnung wäre. Wir kommen jetzt erstmal zu der Einleitung des Buches von Mauerfall bis Nagelbombe, der NSU-Anschlag auf die Kölner Kolbstraße im Kontext der Pogrome und Anschläge der 90er Jahre. Dieses Buch wurde herausgegeben von Dostluk Cinemasi und der Antonio Amadeo Stiftung und ist auch in Türkisch zu erhalten. Und es geht entlang der Veranstaltungsreihe, die in der Kolbstraße stattfand, in dortigen Cafés. Und dort wurden vor allem Filme gezeigt und eben Menschen, die Opfer von Nazi-Anschlägen wurden, haben darüber berichtet. Also sowohl geht es um Mölln, als auch um die Ermordung von 2 Roma-Menschen 92 an der deutsch-polnischen Grenze, als auch um Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda bei den Themen, die in diesem Buch behandelt werden. Und ihr hört jetzt Teile der Einleitung zu dieser sehr lesenswerten, in diesem Jahr im Juni erschienenen Publikation von Mauerfall bis Nagelbombe. Eine Einleitung. Am 9. Juni 2004 explodierte auf der Kolbstraße in Köln eine von Nazis gezündete Bombe mit dem Ziel, möglichst viele nichtdeutsche Menschen zu töten und zu verletzen und deren anliegende Geschäfte und Häuser zu zerstören. Dieser versuchte Massenmord durch den nationalsozialistischen Untergrund, NSU, der nur durch glückliche Zufälle keine Todesopfer gefordert hat, steht in der Kontinuität einer rassistischen Konjunktur, die seit dem Mauerfall einer unbekannten Anzahl Menschen das Leben kostete und unter Migrantinnen und Migranten entsetzliches Leid verursachte. Bis vor kurzem wurden in offiziellen Statistiken lediglich 60 Todesopfer rechtsextremer Gewalt gelistet, während Menschenrechtsorganisationen von 183 Opfern ausgehen. Eine erneute Überprüfung ungeklärter Tötungsdelikte durch die Behörden, die nach dem Auffliegen der Mord- und Anschlagsserie des NSU politisch durchgesetzt wurde, ermittelte nun eine Zahl von 746 Fällen mit möglicher rechter Tatmotivation. In Anbetracht dieser Zahlen stellt sich die Frage, warum bei durchschnittlich 9 von 10 Nazimorden der politische Hintergrund nicht ermittelt wurde und warum die vielen Mordopfer des NSU oder die Verletzten der Bombenattentate in der Kolbstraße und in der Propsteigasse weder juristisch, medial, politisch oder behördlich als Opfer rassistischer Gewalt gesehen wurden. Warum existiert bis heute kein Unrechtsbewusstsein über die Folgenlosigkeit permanenter Angriffe auf Migrantinnen und Migranten? Warum konnte der NSU jahrelang ungestört Migranten umbringen? Warum hört niemand auf die Stimmen der Migranten und Migrantinnen, die seit 1989 den Zusammenhang von Nationalismus und Rassismus zur Sprache bringen und die auch im Falle dieser Mordserie ahnten, wer für die Taten verantwortlich war und ist? Warum schien es niemanden zu stören, wenn die Opfer dieser Gewalt durch die Medien, die gewählten VolksvertreterInnen und die Ermittlungsbehörden selber zu Tätern erklärt und in Folge drangsaliert und kriminalisiert wurden? Und warum scheint sich selbst heute niemand außer den betroffenen MigrantInnen vorstellen zu können, dass der NSU eine vom Geheimdienst geführte Gruppe sein könnte? Als 1992 Tausende von AnwohnerInnen in Rostock-Lichtenhagen die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber angriffen und in Folge ein Haus mit über 100 vietnamesischen ehemaligen Vertragsarbeitern tagelang belagerten und anzuzünden versuchten, wurde kein einziger Täter verurteilt. Seit dem Mauerfall verging keine Woche, in der keine Übergriffe und Anschläge auf Menschen nicht deutscher und auch deutscher Herkunft verübt wurden, teils im Verborgenen, teils ganz offen. Statt dem konsequenten Schutz der MigrantInnen und einer kompromisslosen Verfolgung der Täter und Täterinnen wurde von der Bundesregierung Verständnis für die Sorge vor Überfremdung geäußert. 2 Jahre nach dem Pogrom von Hoyerswerda, 1 Jahr nach dem Pogrom von Rostock und nach dem Brandanschlag in Mölln mit 3 Toten und im selben Jahr wie der Brandanschlag in Solingen mit 5 Toten wurde 1993 faktisch das verfassungsmäßige Recht auf Asyl gestrichen. In dieser Zeit politisierten sich die Mitglieder des NSU. Auf der anderen Seite formierten sich breite Bündnisse gegen rechts. Immer mehr migrantische Jugendliche organisierten ihren Selbstschutz und die Antifa als linke Jugendbewegung entstand. Dieses Engagement erschwerte das offene Auftreten von Neonazis und viele innerstädtische Bereiche wurden zu No-Go-Areas für Stiefelnazis. Nach der Streichung des Asylrechts wurden offene Angriffe auf Unterkünfte von MigrantInnen auch von staatlicher Seite offensiver unterbunden. In dieser Situation entstand in der Naziszene eine neue Struktur, in der sich kleinere, clandestine Gruppen bildeten. Wie wir heute wissen, war und ist diese Struktur engmaschig von MitarbeiterInnen bundesdeutscher Geheimdienste durchsetzt, die diese Szene nicht nur ausspionierten, sondern sie maßgeblich aufbauten und finanzierten. Schon 1,5 Stunden, nachdem an einem warmen Juni-Nachmittag 2004 in der türkisch geprägten Kölner Geschäftsmeile Kolbstraße über 800 glühend heiße Nägel mit 770 Stundenkilometer durch die Gegend schossen und 22 Menschen teilweise schwer verletzten, verfügte das Innenministerium in Nordrhein-Westfalen, die von der Polizei im ersten Moment geäußerte Möglichkeit eines terroristischen Anschlags nicht weiter verlautbaren zu lassen. Von Bundesinnenminister Otto Schily hieß es nur einen Tag später, dass ein rechtsextremistischer Anschlag auszuschließen sei und die Täter im kriminellen Milieu zu suchen seien. Übersetzt hieß das, es wurden keine Deutschen, sondern nur noch vermeintliche Ausländer verdächtigt. Gleichzeitig wurde auf der Kolbstraße und ihrer Umgebung eine Rasterfahndung ausgeschrieben, die auf migrantische junge Männer ausgerichtet war. Türen wurden eingetreten, Telefone abgehört, sogar die Verletzten und ihre Angehörigen wurden stundenlang verhört und eingeschüchtert. Selbst Schwerverletzten in den Krankenhäusern entnahmen die Ermittler DNA-Proben. Die Geschäftsleute, deren Läden durch die Bombe und den ausbleibenden Kundenverkehr ohnehin wirtschaftlich geschädigt wurden, schickte man nun verstärkt die Finanzprüfung ins Haus. Was mit der Bombe begann, fand in den folgenden Jahren in der Verfolgung durch die Polizei, den Verdächtigungen und rassistischen Zuschreibungen durch die Medien, dem durch die Geheimbehörden gesäten Zwiespalt und Misstrauen und dem Ausbleiben solidarischer Unterstützung der Kölner Öffentlichkeit seine zerstörerische Fortsetzung. Gleichzeitig organisierte die Stadt Köln umgehend ein sogenanntes Solidaritätsfest, in dessen Rahmen man Betroffenheit demonstrierte und Hilfe versprach. Während sich die liberale Öffentlichkeit ihrer wohlklingenden Parolen aus der Zeit der Lichterketten erinnerte, schienen sich in deren Augen die Täter wie selbstverständlich unter den Bewohnern der Kolbstraße zu befinden. Auf diese Weise wurden von ein und denselben Leuten die Gemüter beruhigt und die Hetze begonnen. Dieses Buch basiert auf einer Veranstaltungsreihe, bei der es vor allem darum ging, einerseits das defensive Schweigen auf der Kolbstraße und andererseits die Ignoranz der Kölner Öffentlichkeit zu durchbrechen und einem offensiven Dialog zu beginnen. Als Orte wählten wir daher verschiedene Lokale, Teestuben und Restaurants auf der Kolbstraße und intervenierten damit in den Alltag dieser Straße. Der Anschlag auf die Kolbstraße sollte dabei in Bezug gesetzt werden zu einem gesamtgesellschaftlichen Klima, in dem rassistische Gewalttaten seit dem Mauerfall in Ost- und Westdeutschland stattfinden konnten. Wir verstehen die deutsche Wiedervereinigung dabei als eine Zäsur, deren Bedeutung bis heute noch kaum verstanden ist. Unsere Analyse der Geschehnisse der Kolbstraße wollten wir daher in den entsprechend historischen Kontext einbetten. Deshalb baten wir neben den Betroffenen der Kolbstraße auch Opfer früherer rassistischen Angriffe, uns von den 1990er Jahren zu berichten und gemeinsam eine Einschätzung zu entwickeln, die der vorherrschenden verengten Fokussierung auf ein angeblich isoliert agierendes Terrortrio eine historische Situierung in ihrer gesamtgesellschaftlichen Dimension entgegenzusetzen vermochte. Um uns der Zeit der 1990er Jahre zu nähern, wählten wir das Format des Films und führten an jedem Abend einen anderen Dokumentarfilm vor. Dazu tun wir Filmschaffende, Anwälte, JournalistInnen, MitarbeiterInnen der betroffenen Beratung, Mitglieder der Untersuchungsausschüsse und Schriftsteller ein, die sich seit vielen Jahren intensiv mit Rassismus und Nazi-Strukturen beschäftigt haben. Zentral an diesen Abenden waren die Geschichten, die Bewohner und BewohnerInnen der Kolbstraße erzählten, die der Nagelbombe unmittelbar und mittelbar zum Opfer gefallen waren. Sie berichteten, wie sie den Anschlag erlebt hatten, wie sie ins Zentrum der polizeilichen Verdächtigungen gerückt wurden und wie sich das Klima auf der Kolbstraße unter dem Druck der Stigmatisierung durch die Ermittlungsbehörden und die mediale Berichterstattung veränderte. Teilweise wurden diese Geschichten noch nie in der Öffentlichkeit erzählt. Sie geben ein Zeugnis ab von den Erfahrungen rassistischer Gewalt und gesellschaftlichen Versagens, dem Gehör verschafft werden muss. Sonntagmorgen, als das Straßenfest in der Kolbstraße jetzt am 8. Juni begann, habe ich ein Interview mit Mithat geführt. Er ist seit Jahren aktiv in der IG Kolbstraße und ja, hört, was er zu sagen hat. Mein Name ist Mithat Özdemir. Ich bin der Kolbstraße Interessengemeinschaft Ehrenvorsitzender und gleichzeitig bin ich Initiative Kolbstraße ist überall eine der Gründer. Der Auslöser war, wir haben nach diesem Anschlag bekannt geworden ist, auf der Kolbstraße verschiedene Veranstaltungen vorbereitet. Bei dieser Organisation Dostluk Sineması, unter der Dostluk Sineması Name, haben wir geführt. Das sind Filme gezeigt worden und verschiedene Diskussionen geführt worden bei dieser Veranstaltung. Auch bei dieser Veranstaltung Opfer haben die selber was erzählt, was die in 7 Jahren von 2004 bis 2011 bis bekannt geworden ist, dass der NSU diesen Anschlag auf der Kolbstraße geübt hat. Was die erlebt haben, wie die denen gingen, haben die bei dieser Veranstaltung alles erzählt. Bei dieser Veranstaltung waren verschiedene Gruppierungen da, vor allem vom Bürger hier Umgebung, auch aus Köln, linksrheinischer Bereich, die waren alle da, die wollten genau wissen, wie die Kolbstraße dieser Zustand geraten ist. Und zum Schluss bei Diskussion ist herausgekommen, wie können wir der Kolbstraße helfen? Diese Frage kam von Bevölkerung, also von Bewohnern hier, von der demokratischen Gruppierung und von diesen Menschen, die wollten, die wollten was tun. Und ich habe gesagt, ja, wenn man sowas fördern, müssen wir uns zusammen tun. Ja, sagt er, wunderbar, dann rücken wir mal zusammen, aber wie? Dann kam ein Vorschlag von einer Dame, sagte, ja, die Türken müssen eine Gruppe bilden und dann, wir kommen dazu, wir helfen euch. Und das hat mich ein bisschen aufgeregt, diese Aussage. Also wir sollten uns ein paar Türken, Migranten, die müssen sich zusammentun und alle Deutsche kommen, denen zu helfen. Das hat mich aufgeregt. Da habe ich gesagt, nein, das geht nicht. Das ist falsch. Die Denkweise ist falsch. So, jetzt seid ihr alle da. Tu doch mal eine Gruppe bilden, eine Organisation bilden und uns Türken auch da reinziehen. Das ist der Weg. Alle anderen, es funktioniert nicht. Stellt dir mal vor, wir Türken, so 50 Türken, wir haben dann zusammen eine Gruppe gebildet, wir wollen unsere Stimme hören lassen. Wir gehen auf die Straße und irgendwann mal stehen wir da alleine und hilft uns keiner. Das ist der Vorgang. Das ist ein natürlicher Vorgang. Das soll man, wenn ich so denke, soll man mir nicht übel nehmen. Das habe ich einfach in den Raum geschmissen. Dann sind die Leute nachdenklich geworden. Und die sagt, ja, stimmt ja. Wie machen wir dann das? Habe ich gesagt, gut, hier, wie viel sind wir? 76. Wer möchte für diese Sache noch weiter zu tragen, dieses Unrecht, was geschehen ist, bekannt machen, Opfern helfen? Wie wollen wir das? Das war, glaube ich, der Zünder. Bald kommt ein Gericht. In München zum Beispiel sollten wir den nicht allein lassen. Ah, wie gesagt, das ist ein Anfang. Das machen wir. So ist dann eine Initiativegruppe von mehreren Menschen entstanden. An dem Tag, sofort. Da waren alle bereit, mitzumachen. Dann haben wir sofort nächsten Termin vereinbart. Dann kamen wir über 100 Menschen. Also wir haben dann Ziel gesetzt, sofort 1000 Ideen dazu aufgeschrieben. Nächstes Mal sollten wir uns dann auch also eine Seite im Internet aufmachen, offen helfen, in München bei Gericht nicht allein lassen. Wir sollten mit Bussen dahin fahren, wir sollten da Veranstaltungen zeigen, alles in gesetzlicher Rahmen. Wir sollten auch alle anderen Menschen, die das auch dabei helfen, reinziehen, wenn eventuell andere Staaten dazu binden. So ist die Idee ständig groß geworden. Und heute stehen wir da. Also das war richtig. Und in der Zeit bis jetzt, also 6-7 Monate her, Veranstaltungen und auch Termine zusammenkommen geschehen. Die letzte Zeit für dieses Sommerfest sind wir manchmal in der Woche zweimal uns getroffen. In der Regel haben wir in der Woche mindestens einmal sollten wir hier auf der Kolbstraße in Sabahçe lokal treffen. Das haben wir getan. Und heute stehen wir mit professioneller Organisation da, jetzt bei dieser Sommerfest, also dieser Kulturfest, billigter zusammenstehen. Hälfte Programm haben wir auf der Beine gestellt. Und wir haben auch in der Zeit auch andere Städte dazu gebunden. Gestern war zum Beispiel mehrere Städte da, die Organisation, also die auch schon von uns gehört haben. Und also von Berlin waren 3 Organisationen da, von jeder Organisation 3-4 Leute. Von Stuttgart, von Nürnberg, von München, von Frankfurt, von Rostock, von Kassel. Also das sind schon 9 Städte, die wir jetzt zusammengebunden haben. Und das wird immer mehr. Und ich glaube, nach diesem Kulturfest werden wir uns die Stimme noch mehr groß werden. Also uns kann nicht mehr was passieren. Es kann nicht mehr zurückgedreht werden. So groß sind wir geworden, weil es eine gute Sache ist. Und wie eben gesagt habe, für diese Sache, was zu tun möchten, dass er nicht mehr dieser Unrecht getan werden soll. Und jetzt ist eine Gelegenheit, jetzt kommen wir zusammen, jetzt rücken wir. Und du hattest gestern erzählt von einer Antifa-Demo, die antifaschistische Leute gemacht hatten, hier in der Kolbstraße. Nach dieser 4.11.2011 ist ja bekannt geworden, dass die Kolbstraße Leute nicht selber diese Bomber geschmissen haben oder selber so Attentat verübt haben, sondern NSU. Die haben diese Bombe erhöht, das ist bekannt geworden. Und danach sollte Antifa-Gruppe durch die Kolbstraße gehen, eine Demo durchführen. Das habe ich gehört. Und ich war so empört, also wieder ohne uns was fragen, ohne uns zu sprechen. Ich bin interessanterweise Vorsitzender. Ich vertrete hier 108 Geschäfte. Die Leute sind durcheinander, die wissen überhaupt nicht. Was ist denn diese Interessengemeinschaft? Interessengemeinschaft ist das 108 Gewerbe von 137 Mitgliedern, die Interesse von Geschäftsleuten vertreten. Dieses Jahr ist 20 Jahre vorher, haben wir diesen Verein gegründet, Interessengemeinschaft Kolbstraße, IG Kolbstraße. Und diese Interessengemeinschaft wusste überhaupt nicht, dass er hier auf der Kolbstraße Antifa-Gruppe, dass er eine Demonstration durchzug organisieren. Ich habe das gehört und habe ich mich geärgert. Dann kamen die Leute, also von Antifa, haben die gesagt, ja, sie wollten mit uns sprechen. Dann habe ich gesagt, nein. Ihr müsst doch mit mir sprechen, wenn ihr was macht, nicht uns ausschließen. Und die haben gesehen, dass ich also wirklich ärgerlich war, schon wieder ohne uns, über uns entscheiden und wir sollten alles dulden, alles runterschlucken. Das war mir jetzt zu viel. Ja, und die haben gesehen, also das geht nicht mehr. Wir hätten, da habe ich gesagt, nee, ihr geht nicht durch die Kolbstraße. Das ist mein Wunsch. Also wenn es geht, dann würde ich gegen euch demonstrieren. Alleine, wenn es darauf geht. Dass er wieder über uns, ohne uns macht. Dann haben die gesagt, okay, dann machen wir so, wir gehen nicht durch die Kolbstraße. Wir machen an der Ecke hier bei dir vor dem Geschäft. Also hier, ich befinde mich ja Anfang der Kolbstraße, an der Bergstadtbacher Straße. Dann haben gesagt, ja, dann kommen wir hier, dann gehen wir Montanerstraße runter bis Wiener Platz. Also nicht Richtung Kolbstraße, sondern habe ich gesagt, gut, machen wir. Aber wir haben eine Bitte an dich. Habe ich gesagt, ja. Also bei dieser sollst du sprechen. Genauso wie deine Empörung aussprechen. Ich habe gesagt, gerne, mach, gebe ich mal. Ja, dann, ich dachte erst, das machen wir Spaß. Aber nein, die haben mir gesammelt, dann habe ich meinen Vortrag, die haben mir ein Mikrofon an der Hand gedrückt, haben die gesagt, geil. Ja, dann habe ich das, was ich innen fühle, ausgesprochen. Ich habe gesagt, also so nicht. So ist ja keine demokratische Vorgehen. Ihr wollt ohne uns hier durch die Kolbstraße gehen, uns gar nicht fragen, Leute, wollt ihr das oder macht ihr mit oder wisst ihr überhaupt nicht. Jeder benutzt uns über seine Ideologie oder Politik oder irgendwas und das wollen wir nicht. Wir wollen auch unsere Stimme dazu tun. Und das war der, glaube ich, Auflöser, die auf uns aufmerksam geworden ist. Das hat die Leute nachdenklich gemacht. Und das war der Auflöser, die dann zu mir später kamen, wollten auf der Kolbstraße Versammlungen, Diskussionen führen mit uns. Und dann haben die uns gebeten, wir sollten bitte auch unter uns Bescheid geben. Wir müssen irgendwann mal zusammenkommen. So hat er das angefangen. Das war der Auslöser. Und das war weit über ein Jahr, bevor sich die Initiative Kolbstraße für alle gegründet hat. Ja, klar. Das, danach ist ja dann zu uns gekommen, diese Kinotage. Wir haben ja 5 Wochen Kinotage geführt. Jede Woche einen Film gezeigt und eine Opfer dazu interviewt, eine Diskussion geführt. Und wir haben auch auf der Kolbstraße diese Dostok Sinemas Kinotage geführt. Auf der Kolbstraße sind verschiedene Lokale, Restaurant gesucht, Cafeteria, Cafés, auch also Saalen, die Hinterräumlichkeiten, wo die Menschen normalerweise gar nicht da reingehen wollen, als Deutsche oder Mitbürger hier. Das war eine Lehre für beide Seiten. Menschen kamen, wo wir also unsere Geschäfte führen, da rein. Auch Hinterräume könnten die besuchen. Diese Angst oder diese gegenseitigen Missverständnisse und gegenseitige so Distanz, das haben wir gebrochen mit dieser Filmführung. Dostoevsky-Namaste, Freundschaft, Filmtage. Das hat dann für Kolbstraße, für uns, für die Anfanginitiative eine Wurzel gesehen. War das 2012 oder wann? Ja, 2011, Ende November, Dezember haben wir, glaube ich, einen Film und dann im Januar, Februar 5 Filme. Es hängt ja auch davon ab, wieder ein Opfer. Wir haben ja 5 Opfer auch zu dieser Tage eingeladen, erst Film gezeigt, dann hat er seine Erlebnisse in diese 7 Jahre, was auf der Kolbstraße damals danach erlebt hat, wie sie sich gefühlt hat, auch die Bombentag frei erzählt. Weil die Atmosphäre war so locker, guckten alles zu, hörten zu und aufmerksam, sehr aufmerksam. Das hat auch die Opfer innerlich auch Kraft gegeben, auch Vertrauen wieder, so ein bisschen. Und du sagst es, die Initiative Kolbstraße für alle, die hat sich so vor einem halben Jahr, etwas mehr als ein halbes Jahr, angefangen. Bei letzter Versammlung haben wir gesagt, so, jetzt sind wir also genug Leute da, wir müssen neue Namen geben, wir müssen neue Schritte, wir müssen auch technisch ausgerüstet sein, wir müssen auch Gespräche führen mit anderen Städten, wir müssen auch Vorbereitungen für X-Tag, dass wir nach München fahren, mit Opfer zusammen, den Opfer nicht allein lassen. Der soll sich kräftig fühlen, der soll sich besser fühlen. Und sollen wir mit Busse viele Menschen nach München bringen? Es muss ja auch in München welche Organisation da sein. Und wir haben auch bei dieser Tage, diese Veranstaltungstage, beschlossen, dass wir eine Kommission nach München fahren sollten. Und da waren wir zweimal, dreimal. Wir haben auch Gericht besucht, wir haben auch andere Organisationen da. Antifa und auch Organisationsgruppe haben wir uns getroffen. Wir haben auch Veranstaltungen im Gewerkschaftshaus geführt, waren ungefähr 250 bis 300 Menschen da. Die wollten auch von uns hören, was in Köln passierte, wie wir Sachen vorgehen. Wir gesagt haben, so, mach mit bitte, wir brauchen euch. Dieses Gefühl haben wir denen gegeben und die sind heute so stark, immer stoßen jetzt andere Gruppierungen in München zu dieser Organisation. Also Nebenkläger dahin fahren, werden nicht allein gelassen. Nicht von uns, aus Köln, auch von anderen Städten wollen wir jetzt mit Busse dahin. Stellen wir euch Ausschnitte aus dem Interview in dem Buch von Mauerfall bis Nagelbombe vor. Und zwar wurde dieses geführt mit Hassan. Er arbeitete in dem Friseurladen, als vor 10 Jahren die Nagelbombe explodierte. Und das Interview hat den Titel "Wir haben von Anfang an gesagt, das hat einen fremdenfeindlichen Hintergrund. Es ist auf jeden Fall eine Abschreckungspolitik." Können Sie uns ein wenig von Ihrer Person erzählen und davon, wie Sie in die Kolbstraße gekommen sind? Ich bin 39 Jahre alt und komme aus Ankara. 1997 bin ich nach Deutschland gekommen, also vor ungefähr 15, 16 Jahren. In der Türkei war mein Beruf schon Friseur und auch hier arbeite ich als Friseur. In der Kolbstraße habe ich etwa 8 Jahre lang gearbeitet. Am Ende dieser 8 Jahre hat der Bombenanschlag stattgefunden. Wenn ich mich nicht irre, soll ich über diesen Tag erzählen, oder? Genau. Wie haben Sie diesen Tag erlebt? Der Tag hat wie jeder gewöhnliche Tag begonnen. Ich bin in den Laden gekommen, am nächsten Tag war ein Feiertag, deswegen war ziemlich viel los. Es passierte um 15.58 Uhr, wenn ich mich nicht irre. Draußen ist jemand mit einem Fahrrad angekommen. Er war gerade dabei, das Fahrrad genau vor dem Fenster abzustellen, als ich in die Küche ging, um für eine Bartrasur heißes Wasser zu holen. Wir hatten 1 oder 2 Sekunden lang Augenkontakt. Was haben Sie denn gedacht, als er das Fahrrad dort abgestellt hat? Nichts. Was willst du da denken? Der Mann hat das Fahrrad gebracht und vor dem Laden abgestellt und ich habe vermutet, der käme jetzt rein und würde sich rasieren lassen wollen. Sowas habe ich erwartet. Sonst hätte ich gesagt, stell das Fahrrad bitte woanders ab, damit das nicht den Ladeneingang versperrt. Aber es war so dermaßen voll. Er sah einfach aus wie ein ganz normaler Typ, wie ein gewöhnlicher Deutscher. Ich hatte bei unserem Augenkontakt nur bemerkt, dass er ein Käppi auf dem Kopf hatte. Ich konnte sehen, was er für eine Statur hatte. Ich habe seine Koteletten gesehen. Das Erste, worauf ein Friseur bei einem Menschen achtet, sind die Haare. Ich habe geschaut, ob er als Kunde in den Laden reinkommen wird und habe dann normal weitergearbeitet. In dem Moment, als ich das heiße Wasser in die Hand genommen habe, gab es eine große Explosion. Ich hatte keine Möglichkeit, den Knall dieser Explosion wahrzunehmen, weil eine enorm große Druckwelle entstanden war. Durch diese Druckwelle ist ein großes Fenster samt Fensterrahmen auf mich gestürzt. Auch da habe ich immer noch nicht realisieren können, was passiert war. Ich habe den Fensterrahmen von meinem Kopf genommen und zur Seite geworfen. Dann habe ich gesehen, dass alle im Laden auf mich zukommen. Ich dachte, sie kommen mir zu Hilfe. Ich konnte natürlich nicht sehen, was vorne im Laden passiert war und was dort explodiert sein könnte. Alle haben sich gegenseitig gefragt, was ist passiert? Gab es eine Explosion? Nach der Explosion herrschte völliges Chaos. Jeder hatte Verletzungen im Gesicht, an den Händen, alle waren blutüberströmt. Wir sind in den hinteren Teil des Ladens geflüchtet. Dort gibt es einen Wasserhahn, unter dem wir versucht haben, unsere blutenden Wunden abzuwaschen. Ich war sehr stark verletzt. Ich hatte überall Schnittwunden. Vor allem unter meinem rechten Arm hatte ich eine sehr tiefe Schnittwunde. Ich habe mein T-Shirt ausgezogen und es auf die Wunde gehalten. Mein Kopf hat geblutet, mein Arm hat geblutet, meine Hände haben geblutet. Ehrlich gesagt wusste ich nicht, welche Wunde ich zuerst zuhalten sollte. Als wir in den vorderen Teil des Ladens gingen, haben wir erst das ganze Ausmaß gesehen. Überall waren blutüberströmte Menschen. Manche waren unter einer Rauchwolke, die Menschen haben gedampft. In andere hatten sich Nägel eingebohrt. Diese Situation kann man nicht mit Worten wiedergeben. Das kann nur verstehen, wer diesen Moment erlebt hat. Es war wirklich ein sehr schlimmer Tag. Natürlich waren wir uns immer noch nicht im Klaren darüber, was passiert war. Manche sagten, es war eine Gasexplosion. Andere sagten, Spray ist explodiert. Man hat aber schnell gemerkt, dass überall Nägel waren. Und dann haben Menschen einen zufällig vorbeifahrenden Krankenwagen gerufen, von dem wir Verbandmaterial bekommen haben. Meine Freunde haben mir geholfen, meinen Kopf und meinen Arm verbunden. Dann sind meine Frau und mein Bruder zum Laden gekommen. Meine Frau war in unglaublicher Sorge und Panik. Ich habe ihr gesagt, dass es mir gut geht und versucht, sie zu beruhigen. Meine Frau war zu dem Zeitpunkt schwanger, das haben wir aber erst später erfahren. Vielleicht habe ich deswegen die Angst nach der Bombe so schnell verkraftet, dank der schönen Nachricht, dass meine Frau schwanger ist. Dann wurden wir ins Krankenhaus gebracht. Dort wurden meine Hände, meine Stirn, meine Arme genäht, überall, es war wirklich schlimm. Zu dem Zeitpunkt liefen im Fernsehen Breaking News. In Deutschland, in Köln, in der Kolbstraße wurde eine Bombe auf einem Fahrrad abgestellt und ist explodiert. Da habe ich einen Schock bekommen, weil ich mit diesem Mann Augenkontakt hatte. Ich habe gesehen, wer diese Bombe dort abgestellt hat. Ich hatte Augenkontakt. Das war wirklich ein Schock. Die Journalisten haben mich natürlich sofort umringt und gefragt, was war das für eine Person? Wie war das? Da habe ich eigentlich den größten Fehler begangen, als ich sagte, ich habe ihn gesehen, sind alle auf mich zugekommen. In den Zeitungen standen Schlagzeilen wie, er hat den Bombenleger gesehen, der Bombenleger wollte fliehen. Es sind auch falsche Nachrichten kursiert. Danach habe ich sehr schlechte Tage durchlebt. Die Polizei ist gekommen. Die Verhöre der Polizei waren ein Übel für sich. Ich habe solche Verhöre in meinem Leben noch nicht gesehen. Am Anfang haben sie gefragt, ob ich Deutsch spreche. Ich kann kein Deutsch. Ich kann so viel erzählen, wie ich schaffe, aber ich kann kein Deutsch. Kein Problem, ich verstehe sie schon. Ich habe angefangen zu erzählen, wie es war, dass er ein Käppi auf dem Kopf hatte, ungefähr 1,80 Meter groß war, vom Typ leicht blond. Die Polizei meinte dann direkt zu mir, kann es nicht eine dunkelhaarige Person gewesen sein? Was soll das? Ich verstehe das nicht. Ich will das nicht verstehen. Wie kann man eine Sache, die jemand gesehen hat, einfach umdrehen? Muss man die ganze Sache unbedingt auf die Türken abwälzen? Muss die Person direkt dunkelhaarig sein? Ich habe das erzählt, was ich gesehen habe. Und was ist am Ende passiert? Ich habe Recht behalten. Danach wollte ich aus dem Krankenhaus entlassen werden, weil ich wirklich Angst hatte. Wie gesagt, wenn ich am Anfang nicht gesagt hätte, dass ich ihn gesehen habe, wäre es vielleicht nicht so schlimm geworden. Aber nachdem ich gesagt habe, dass ich ihn gesehen habe, hatte ich wirklich Angst. Werden Sie vielleicht wieder etwas machen? Denn dadurch, dass ich die Person gesehen hatte, hatte ich in dem Moment einen großen Nachteil. Danach habe ich etwa 2 Monate nachts immer mit Licht geschlafen, weil ich, sobald ich die Augen geschlossen habe, sofort dachte, vielleicht wird es wieder passieren. Wenn ich das Auto angemacht habe, habe ich das gedacht. Ich war bei Psychologen. Ich war sogar 10, 11 Tage in der Türkei. Diese Zeit haben wir überstanden. Später sind die wahren Hintergründe ans Licht gekommen. Es ist rausgekommen, wer das gemacht hat. Die Beschuldigungen, mit denen wir konfrontiert waren, sind ans Licht gekommen. Dass da nichts dran war, dass es nicht die Wahrheit war. Sollen Sie sich darüber Gedanken machen? Nach diesem Zeitpunkt gibt es dazu nichts mehr zu sagen. Alles findet vor Gericht statt. Wir werden dort mit Ihnen abrechnen. Ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll. Was waren Ihre Vermutungen, von wem der Anschlag verübt wurde? Wir haben von Anfang an gesagt, das hat einen fremdenfeindlichen Hintergrund. Es ist auf jeden Fall eine Abschreckungspolitik. Aber die Polizei ist immer auf denselben Sachen herumgeritten. Das sind Mafia-Abrechnungen, das hat etwas mit Drogen zu tun. Was sollte ein Friseur mit der Mafia oder mit Drogen zu tun haben? Mit diesen Fragen und Vorwürfen wurden wir konfrontiert. Die Polizisten sind sogar so weit gegangen, dass sie gesagt haben, ihr wisst, wer diese Sache gemacht hat. Wenn ihr uns sagt, wer das war, dann kriegt ihr vom deutschen Staat ein neues Leben, ein neues Haus, ein neues Auto. Das sind die eigentlichen Sachen, die einen verletzen. Okay, wir haben die Bombe abbekommen. Die Bombe war eine sehr schlimme Sache. Wir sind verletzt worden. Gott sei Dank sind wir wieder gesund. Gott sei Dank ist auch keiner gestorben. Aber diese Dinge verletzen einen sehr tief. Also warum? Sind wir Türken so schlimm? Sind wir wirklich so schlimme Menschen, dass wir dermaßen beschuldigt werden? Und nicht nur das. Ich war 5-mal in Berlin. Ich habe den Bundespräsidenten getroffen, den ehemaligen Bundespräsidenten Wulff. Ich habe Herrn Gauck getroffen. Ich habe mich mit Bundeskanzlerin Merkel getroffen. Ich habe alle getroffen. 1:1 getroffen, wir haben zusammengesessen. Auch die Angehörigen der sogenannten Dönermorde waren da. Wir saßen zusammen und unterhielten uns. Und alle hatten dasselbe Problem. Mit allen war dasselbe gemacht worden. Dein Mann war ins Drogengeschäft verwickelt. Dein Mann hat gemeinsame Sache mit der Mafia gemacht. Sie sind gekommen, um Schutzgeld zu erpressen und haben ihn umgebracht, weil er nicht bezahlen wollte. Also so weit kann man gehen. Bei 10 Personen passiert das Gleiche, aber es ist keine Fremdenfeindlichkeit. Wo gibt es denn sowas? Was ist am Ende rausgekommen? Am Ende ist Fremdenfeindlichkeit rausgekommen. Mich interessiert in diesem Zusammenhang sehr, was der deutsche Staat denkt. Das ist ein Schandfleck für Deutschland. Sonntag auf dem Kolbstraßenfest habe ich dann noch ein weiteres Interview gemacht mit einer Aktivistin der Initiative Kolbstraße ist überall, und die Fülle auf der Straße werdet ihr als Hintergrundgeräusch in diesem Interview hören. Was macht ihr in der Initiative Kolbstraße ist überall? Über Initiative habe ich vor etwa einem knappen halben Jahr erfahren, und seit 5 Monaten komme ich regelmäßig zu diesen Treffen, die fast wöchentlich stattfinden. Es ist eine kleine Gruppe gewesen und es war wahnsinnig interessant zu beobachten, wie schnell es immer mehr und mehr Menschen kamen, weil Initiative Kolbstraße ist überall, ist es eine metaphorische Gedanke, dass es das, was hier geschehen ist vor 10 Jahren, überall, aber auch heute, nicht nur vor 10 Jahren, wieder passieren kann. Und das hat mich auch dazu bewegt, endlich mal mich zu engagieren. Jeder kann hier reinkommen, egal welche Gedanken er mitbringt. Er kann laut sprechen, sich anbringen, und wir entscheiden gemeinsam über die Vorgänge, wie wir in die Öffentlichkeit gehen, was wir machen, welche Aktionen wir unternehmen. Natürlich, es ist nicht so einfach. Wir bekommen Unterstützung von vielen kleinen Gruppierungen, wie zum Beispiel die Kolbstraße, IG Kolbstraße, ne, das ist eine Versammlung. Die Münheimer Rathaus, die Menschen kommen von überall hin und wir sind angewiesen auf diese Hilfe. Und ich habe einfach damals mich entschlossen, wenn es am Mann fehlt, da reinzuspringen, auch als Frau. Und ich beschäftige mich jetzt gerade mit einem gemeinsamen Logo, weil wir möchten gemeinsam nach München reisen. Wir möchten Opfern helfen in der alltäglichen Situation, weil sie leben in einer Welt mit ihrem Trauma alleine. Wir möchten einfach diesen Signal denen geben, ja, wir sind da und bitte fragt uns, wir werden euch auch fragen. Wir wollen uns sehen, wir wollen uns wahrnehmen. Und das ist die Botschaft der ganzen Initiative Kolbstraße ist überall. Einfach zu diesen Opfern, zu diesen Menschen, die betroffen sind und möglichen anderen auch offene Tür zu geben. Bist du schon mal nach München gefahren, zum Beispiel zum Prozess? Oder? Ich habe vorbereitet die letzte Reise dahin, konnte da nicht aus beruflichen Gründen, aber meine nächste Reise im Juni ist da, die wird gegen Ende des Monats stattfinden. Und vor allen Dingen zu diesem X-Tag möchte ich hin. Das ist der Tag, an dem die Kolbstraßenzeugen aussagen müssen. Also ich möchte dann hin und das zieht sich schon langsam, hätte im Juni sein sollen. Jetzt spricht man von Ende September oder Oktober und wir wollen auch mobilisieren bundesweit, Menschen mitzumachen. Wer kann, bitte kommt an diesem Tag nach München oder macht stille Wache in euren Städten überall. Dieser Tag X, was ist das genau? Tag X ist es, wo die Kolbstraßen Nebenkläger und die Kläger einfach da zur Aussage kommen. Das ist der Tag, wo sie im Gericht aussagen werden. Und die fühlen sich auf so einer weiten Strecke nach München von Köln ziemlich einsam. Viele sind ängstlich, wie auch alle diese 10 Jahre hatten Angst, in die Öffentlichkeit zu treten. Aber sie müssen das machen. Sie müssen das für sich machen, auch für die andere und für zukünftige mögliche Situationen, in denen man sowas machen soll. Also ihr wollt ihnen den Rücken stärken? Genau, wir wollen diese Menschen Rücken stärken, auch sie mental stärken. Wenn sie Unterstützung fachliche brauchen, sollen sich an uns wenden und da werden wir denen weiterhelfen, durch die ganze diese medizinische oder bürokratische Wege zu. Einfach das Gefühl zu geben, nicht alleine gelassen zu sein. Wie ist es in den letzten 10 Jahren? Das sind so Einzelkämpfer, viele von denen. Und manchen ist es Lust vergangen, überhaupt was zu unternehmen, lassen das sein und leben mit ihrer eigentlich Krankheit. Diese Traumas sind eine Krankheit, die dich jeden Tag begleitet. Und darüber zu reden wäre wichtig, für sie auch für uns, sie denen zuzuhören. Ihr fahrt dann gemeinsam in einer großen Gruppe dorthin und was passiert dann in München an diesem Tag X? Also das wird sein an dem Tag, September oder Oktober. Wir warten nur noch. Tag wird von dem Gericht gegeben. Wir werden dahin mit den Bussen in der Nacht reisen und wir werden es versuchen, in den Gerichtssaal reinzukommen. Wir werden auch da sein auf der Straße, wo die Menschen, die da vorgeladen werden, auch reingehen in das Gericht, weil die brauchen Unterstützung. Wir haben kein Geld, das ist jetzt auch so ein Problem, wir brauchen auch Unterstützung. Und das ist auch nicht so einfach, weil man möchte unparteiisch wirken. Und mit Geld ist es so ein Problem da und das ist es, das größte aller Probleme. Wir sind an diesen Spenden angewiesen, deswegen bitten wir immer, bei uns zu spenden. Jetzt haben wir diese T-Shirts, eigentlich Kolbstraße Kreuzung, K. Also diese K-Form soll die Straße sein im Endeffekt. Genau, ne? Okay. Genau. Kolbstraße ist kleinen Kreuzungen. Mhm. Und für mich war es jetzt auch für bundesweit interessant, dass es alle Straßen doch irgendwo zu der Kolbstraße Gedanke führen. Und deswegen diese K. Also du hast es entworfen? Ja, ich habe das entworfen und wir haben jetzt auf die Eile so ein T-Shirt gemacht und es gibt nicht alle Größen, aber die kann man bestellen in online. Bitte. Und euer Plan ist auch mit diesen T-Shirts dann reinzugehen, dass ihr sichtbar seid im Gericht? Ne? Ja, überall. Also wenn die Menschen in Hamburg die tragen, ist wunderbar, identifizieren sich mit dieser Gedanke, die ich ja gerade geschildert habe. Natürlich in München und überall kann man sie an dem Tag und Tage davor, und da kann man diskutieren. Es ist einfach ein Input, diese Diskussion zu führen, weil es brennt eigentlich. Wir müssen darüber diskutieren und unsere Meinung sagen. Und es gibt ja auch noch diese Aufkleber, die ihr jetzt in großen Mengen verteilt habt. Kolbstraße ist überall und das sind in 2 Sprachen, Deutsch und Türkisch. Die Zahl ist jetzt immer wachsend. Wir begannen mit 12, die sich regelmäßig trafen. Es sind immer welche gekommen, die ihre Kolbstraße vertreten, so verschiedene, die sich auch angedockt haben. Aber es sind sehr viele aus der Kolbstraße alleine, die Friseure, die Betroffenen, die Opfer, deren Unterstützer. Aber es ist interessant, es auch aus den anderen Stadtteilen kommen die Menschen. Also es ist alles gedeckt und wir sind, auf einmal ist das explodiert von dem Studierenden auch sehr, sehr viele Menschen. Die kommen aus von überall, habe ich dir gesagt, und sind immer mehr. Innerhalb von den letzten 2 Monaten, auf einmal hat sich vervierfacht die Zahl der Menschen. Eine Bitte habe ich, an diesem X-Tag wirklich sich zu solidarisieren. Abschließend wollen wir euch noch einen Zeitungsartikel aus der Analyse und Kritik vorstellen. Dieser heißt Symbolpolitik mit Folgen in Sachen NSU. Merkels Versprechen wird eingelöst. Mehr Kompetenz für VS und Bundesanwaltschaft. Es war Angela Merkel, CDU, die in ihrer Rede bei der zentralen Gedenkfeier für die Opfer der Mordserie des nationalsozialistischen Untergrund NSU als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland versprach, wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Aber damit nicht genug. Man werde alles in den Möglichkeiten unseres Rechtsstaats Stehende tun, damit sich so etwas nie wiederholen kann. So sprach die Kanzlerin. Vor dem Oberlandesgericht München müssen sich seit dem 6. Mai 2013 die mutmaßlichen Mitglieder des NSU verantworten. Angeklagt sind die einzige Überlebende des Kerntrios, Beate Zschäpe, sowie 4 mutmaßliche Helfer und Unterstützer, André Emminger, Holger Gerlach und Carsten S., sowie der frühere NPD-Funktionär Ralf Wohlleben. Kann eine bundesweite Mord- und Anschlagsserie sowie ein jahrelanges Leben in der Illegalität alleine von diesem Kreis organisiert worden sein? Selbst die Ermittlungsbehörden sprechen inzwischen von einem Netzwerk von über 100 UnterstützerInnen. Aber das spielt in München keine Rolle. Trotz aller Bemühungen der Nebenklage an den inzwischen mehr als 100 Verhandlungstagen. Ebenso wenig dringt die Nebenklage mit ihrem Bemühen durch, den Rassismus im Apparat der ermittelnden Behörden und die Rolle des Inlandgeheimdienstes und seine Verstrickungen ins Geschehen auszuleuchten. Regelmäßig läuft sie damit vor allem bei der Bundesanwaltschaft auf, die als Sachwalterin der Staatsräson eine lückenlose Aufklärung der Verbrechen und ihrer Hintergründe hintertreibt. Wird der Staatsräson hier also das Nichtstun Genüge getan, sieht es an anderer Stelle, nämlich beim weiteren Ausbau der Repression, ganz anders aus. Als Folge aus dem NSU-Ermittlungsdesaster will Bundesjustizminister Heiko Maas, SPD, nun ausgerechnet dem Generalbundesanwalt mehr Kompetenzen einräumen. Bislang ist er nur bei besonders gravierenden Straftaten gegen die innere und äußere Sicherheit zuständig. In Zukunft soll die Bundesanwaltschaft früher eingeschaltet werden und deshalb die Staatsanwaltschaften der Länder alle Fälle mit etwaiger Bundeszuständigkeit dem Generalbundesanwalt vorlegen. Besteht ein Anfangsverdacht für die Zuständigkeit, kann er die Ermittlungen an sich ziehen. Die Bundesanwaltschaft kann also entscheiden, welche Behörde, Bund oder Land, die Ermittlungen zu führen hat. Außerdem soll es künftig ausreichen, dass eine Tat einen objektiv staatsschutzfeindlichen Charakter aufweist. Bislang war entscheidend, ob der Täter subjektiv die Sicherheit Deutschlands gefährden wollte. Zudem sollen zukünftig Staatsschutzdelikte in der Regel bedeutend sein, wenn sie länderübergreifend begangen werden. Dieser Kompetenzzuwachs liegt ganz auf der Linie, wie sie seit Bekanntwerden des NSU staatlicherseits verfolgt wird. Zuletzt Ende Februar kündigte Bundesinnenminister Thomas de Maizière, CDU, an, die Arbeit von Sicherheitsbehörden und Justiz, Strafen und dem Inlandsgeheimdienst mehr Möglichkeiten eröffnen zu wollen. Gemeinsam mit den Ländern soll ein neues Verfassungsschutzgesetz ausgearbeitet werden, um die Zusammenarbeit des Bundesamts für Verfassungsschutz mit den entsprechenden Landesbehörden zu verbessern. Erinnert sich noch jemand, welche Maßnahme die Bundesregierung kurz nach Bekanntwerden der NSU-Mordserie Anfang November 2011 zuerst umsetzte? Sie schuf im Dezember 2011 das gemeinsame Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus, das inzwischen im gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum aufgegangen ist. Tauschten sich anfangs dort Polizei und Geheimdienste zu Erkenntnissen über Neonazis und Rechte aus? Beschäftigt man sich heute mit Rechtsextremismus, Linksextremismus, Ausländerextremismus und Spionage? Und ganz zum Ende wollen wir auf das Straßenfest, auf die Veranstaltung in der Kolbstraße zurückkommen, auf das Programm, was es da gab. Das Ganze war unter dem Titel Belegte, also Zusammenstehen. Und es war so, dass es einen Täterspurenrundgang am Freitag gab, am 6. Juni, dann die Uraufführung des Theaterstücks Die Lücke in deren Depot. Das ist das Schauspiel Köln. Das befindet sich gerade direkt neben der Kolbstraße. Und dieses Stück von Nuran David Kadis und Anwohnern der Kolbstraße war eben halt am Samstag und Sonntag umsonst zu sehen. Ein sehr interessantes Theaterstück. Das war so ein bisschen der Auftakt dieser Veranstaltungstage. Am Sonntag, bevor das Straßenfest dann losging, gab es vor allem eine größere Podiumsdiskussion, Kontinuitäten rassistische Gewalt seit dem Mauerfall. Hier waren Menschen aus Mölln, also Ibrahim Aslan, dann jemand von Afrotech TV aus Berlin, ein Musiker von Feine Sahne Fischfilet aus Rostock, der Mitorganisator der Demo 2006, Kein zehntes Opfer in Kassel, und Nebenklagevertreter im NSU-Prozess aus der Kolbstraße waren auch zwei dabei. Und durch den ganzen Tag zogen sich neben dem normalen, was ein Straßenfest hat, von Bands über Grillstände und dergleichen, Veranstaltungen der Nebenklage, szenische Lesungen aus Protokollen des NSU-Prozesses und dergleichen mehr. Und das war eigentlich der Höhepunkt, könnte man so sagen, der Veranstaltung. Und anschließend kam dann eben halt am Montag, am 9. dann das, was die Stadt und der Staat so ein bisschen da drauf gesetzt hat, dass der Bundespräsi anwesend war und solche Bands wie Bab und dergleichen gespielt haben. Bei diesem Rundgang von Gauck durch die Kolbstraße wurde er auch mit den zensierten Zeilen, die in Berlin bei einem Wandbild von der Polizei widerrechtlich entfernt wurden, und zwar NSU, Staat und Nazis Hand in Hand konfrontiert. Dieses wurde auf Transparenten, auf T-Shirts gezeigt, und also von da auch dieser offizielle Vereinnahmungsversuch blieb nicht unwidersprochen.